Deutschlandfunk. Nachtradio. Zweite Stunde im Soundcheck. Karl Lippegaus stellt Ihnen das Buch L'Underground Musical en France von Eric Dehé und Dominique Rimaud vor. Und die zweite Stunde startet mit Musik der französisch-englischen Gruppe Gong. Thank you. Das Festival in Amougy an der französisch-belgischen Grenze markierte Anfang der 70er Jahre das erste Mal, dass diese Gruppe Gong, des Soft Machine-Mitbegründers David Allen, ihr erstes Konzert gab. Gong habe ich vor einigen Monaten an dieser Stelle im Soundcheck ein ausführliches Porträt gewidmet, sodass ich dieses Kapitel über den französischen Underground heute überspringen möchte, um stattdessen hier seltener im deutschen Radio zu hörende Musik vorzustellen. Aber natürlich sind Alben wie Magic Brother, Mystic Sister, Banana Moon, Continental Circus, Flying Teapot und vor allem Camembert Electric aus der Geschichte dieses Undergrounds nicht wegzudenken. 1972 schreibt ein Kritiker in der Zeitschrift Actuel: Die heroische Periode, die Frankreich zurzeit erlebt, ist auch eine Zeit der abenteuerlichsten Musik, der Delirien und der verrücktesten Erfahrungen. Das kann ich in der Rückschau nur lebhaft bestätigen, wenn ich daran denke, was ich 1975 bei den großen Popfestivals in Südfrankreich erlebte, im antiken Theater in Arles und in Orange, als John Cale sich auf der Bühne in sämtliche auf der Bühne liegende Kabels einwickelte und wie ein wildes Tier brüllte, oder als Tangerine Dream an ihren drei riesigen Moog-Synthesizern saßen, oder als Can in Arles in einem Programm mit Nico und Kevin Ayers auftraten. Those were the days, kann man nur stöhnend sagen. In meinem Zwei-Mann-Zelt lebten in dieser Woche ca. 10 bis 12 Leute und am Ende fehlten mir sämtliche Ausweispapiere, aber die Polizei fand sie nach Wochen wieder. Die ersten Popfestivals in Frankreich gab es übrigens im Sommer 1970 unter dem Eindruck von Woodstock. Pink Floyd traten beim heute noch existierenden Jazzfestival von Antibes-Juan-les-Pins auf, aber heute spielt dort Keith Jarrett in einigen Wochen. Der Kritiker Daniel Coe, C-A-U-X, der sehr wichtig für diese ganze Bewegung war und sie sehr aufmerksam kommentierte, lud die Free Jazz Avantgarde um Sun Ra und Cecil Taylor in die Fondation MACT nach Saint-Paul-de-Vence ein. Davon existieren Gott sei Dank faszinierende Mitschnitte. Die neue Musik war Teil einer neuen Art zu leben, eines radikalen Protestes gegen die bürgerlichen Normen. We'll be right back. Das war noch einmal Magma hier aus ihrem Album Attack, das zwischen September und November 1977 entstand. Magma mit dem unglaublichen Sänger Klaus Blaskwitz, der hier in der Fantasiesprache Kobaya gesungen hat. Künstler wie Frank Zappa und Robert Wyatt waren enorm wichtig für den Rock alternativ à la française, nicht nur aus musikalischen Gründen, sondern auch wegen der theatralischen, literarischen und poetischen Elemente. Die Franzosen interessierten sich sehr dafür, was Performance-Kunst war, welche Bücher Robert Wyatt las und dass Frank Zappa als junge Edgar Varèse für sich entdeckt hatte. Der Free Jazz und Captain Beefheart, gab es da nicht enge Verbindungen? Vendaire, der Gründer von Magma, hatte bei Elvin Jones eine Zeit lang Trommeln gelernt und verehrte bis heute John Coltrane. Im Traum soll er die Fantasiesprache Kobaya entdeckt haben. Der rührige Produzent Georgi Gomelski, der in London mit Soft Machine und den Rolling Stones gearbeitet hatte, schickte Magma und zahlreiche andere Bands durch die Maison de Culture, durch ganz Frankreich, und der Rockvirus breitete sich aus. 1973 gingen Can aus Köln zum ersten Mal in Frankreich auf Tour und feierten jahrelang Triumphe. Ein Jahr später schlossen sich zahlreiche innovative Bands zu der Musique Action Reims zusammen. In der ehrwürdigen Kathedrale von Reims traten Nico und Tangerine Dream auf. Tout est possible. Damals jedenfalls schien es möglich. Nothing. Yeah. Jacques Perrocal mit einem schlechten Trip oder was war das? Signe Particulier aus dem Jahr 1979. Etrand Fou le Loublon können auf eine sehr lange Bandgeschichte zurückblicken mit vielen Ablegern. Alles begann als Trio aus Saxophon, E-Bass und Schlagzeug. Ferdinand Richard spielt ein Fender Mustang Bass, 2,5 Töne höher gestimmt als üblich, auf dem er normalerweise Akkorde greift. Am Schlagzeug haben wir den berühmten Gigou Chevenier, der weniger darauf bedacht ist, den Rhythmus zu markieren, als vielmehr das melodische Geschehen zu kommentieren. Alle Musiker der Band fungieren auch als Sänger. Dritter im Bunde bei Etrand Fou le Loublon ist oder war Chris Chanet am Saxophon. 1974 setzt die Bandgeschichte ein in einer Landkommune in der Ardèche. Man baut Gemüse an und macht Musik. Im November 76 entsteht die erste LP in Paris, auf dem Cover ein weiß angestrichenes Fahrrad. Diese Platte hat einen Heimstudio-Sound. Von Anfang an gehen auch, was das betrifft, Etrand Fou le Loublon auf Distanz zum etablierten Musikbetrieb. Dadaistische Texte, entfesselte, schräge, krumme Rhythmen und viel Energie. Zahlreiche Auftritte auf den Alternativfestivals in Frankreich, dann gemeinsame Tourneen mit der britischen Band Henry Cow durch England und Italien. Deren Gitarrist Fred Frith produziert dann einige Alben mit Etrand Fou le Loublon. We'll be right back. Auch für den Schlagzeuger Gilbert Achtmann ist der Mai 68 ein Symbol für einen radikalen Bruch mit überkommenen sozialen und musikalischen Strukturen. Achtmann ist bei den Diskussionen an der Sorbonne dabei, hängt seinen Job als Dekorateur an den Nagel und will nur noch Musik machen. 1969 hat er die Chance, mit Don Cherry und Steve Lacy zu arbeiten im Le Chat qui Pêche, dem berühmten Pariser Jazzclub, dem Robert Wyatt unlängst in einem Song ein Denkmal setzte. Im Dezember 1970 beginnt Gilbert Achtmann mit Leuten zu spielen, die schließlich die Underground-Formation Lard Free, speckfrei, für viele ein französisches Pendant zu Soft Machine bilden werden. Ihr Manager wird der Rockkritiker Gilles Yeprémian, den ich hier auch wieder herzlich grüßen möchte. Gilles hat mir nämlich, genau wie Pierre Bastien, einige sehr seltene Aufnahmen für diese Sendung aus Paris geschickt. Ohne große Bitten kamen diese frühen Alben von Lard Free und der fantastischen Nachfolgeband Urban Sex mit der Post. Merci infiniment, Gilles. Lard Free waren Teil eines Netzwerks, das ein Protestrock, Zitat, im Bruch mit der dominanten bourgeoisen Kultur anstrebte. Die Sessions zum ersten Album ließ der Produzent der Band Catharsis abbrechen, weil ihm freie Kollektivimprovs wie A Chacun son Boulez zu experimentell waren. Das Resultat erschien erst 25 Jahre später auf einer CD. 1973 erschien das vielleicht gelungenste Album von Lard Free in den britischen Island Studios. Ihr zweites Album war das. 36 Stunden für die Aufnahme und die Mischung der Tracks. Thank you. What kind of party can you have alone in this place, this moment? Why do you walk out on me? They're trying to scare me, huh? Hey, man, I'm bored. What am I gonna do with all this? Nobody around this. What can I say? Gelandet. Das war noch einmal Richard Pignas mit der Gruppe Eldon aus ihrem klassischen Album Stand By. Davor hörten wir André Ceccarelli am Schlagzeug mit dem Magma-Bassisten Yannick Topp in Where Is Here? Life Is Only Real Here. Wir ziehen eine Tonspur durch das Buch L'Underground Musical en France von Eric Dehé und Dominique Grimaud, eine Geschichte des französischen Underground der 70er Jahre. Von Südfrankreich aus operierte Anfang der 80er der heute sehr erfolgreiche Pascal Comelade. Seine Version von Honky Tonk Women haben wir gehört, mit Instrumenten aus der Spielzeugabteilung großer Kaufhäuser. Comelade machte Kassetten, EPs und Langspielplatten, dann CDs, die nach und nach immer wieder neu aufgelegt wurden. Er gründete das Bel Canto Orchester 1984, eine Big Band aus Musikern und Amateuren. Comelade spielt Toy Piano, inspiriert von der John Cage-Komposition Music for Toy Piano von 1960. Er wurde oft zu seinem Ärger mit Erik Satie in Zusammenhang gebracht. Er verehrt die Paterphysiker, er verehrt Coverversionen, gute Krimis, unbekannte Maler, unbekannte Cineasten und unbekannte Musiker. El Primitivismo heißt bezeichnenderweise eine seiner Platten. Der wortkarge, mürrische Katalane fängt in seiner Musik einen besonderen Charme und eine sehr eigene Poesie ein. In Japan benannte sich sogar ein Orchester nach ihm, Le Pascal. Ah, la commedia dell'amore! Chi suis-je? Maman. Qui tu es? Papa. Pas passer la nuit. Ah non, je n'y passerai pas la nuit. Non, non, non, non. Et où es-tu? Où êtes-vous? Où es-tu? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Mon ange. Mon ange gardien Krishnamurti. Ti, ti, ti, ti. Ah, il est dit, il est dit. L'autre, toi, ne se trouve pas. Vous, vous êtes. L'autre ne se trouve pas où tu es. Oui, oui, oui, oui. À la comédie de l'amore. Yeah. J'ai le droit de parler anglais. Je raconte pas n'importe quoi. Et puis j'ai aimé dans l'anglo-saxon. Parfaitement, José. Oui, oui, oui. Ah, bon, bon, bon. Ouais, ouais, ouais. Un Américain, un Écossais et puis une Irlandaise. Oh là là, mon Dieu, bonsoir tout le monde ici. Ah, ah bon, bien, bien, Colette, oui. Ah. It's urgent. It is urgent. We've got to meet. Oh. On m'a quitté, on m'a quitté. Oh. Oh non, mais c'est urgent, hein. Bon, on m'a quitté. Ah non, non, non. Oh là, oh là, oh là. Oh, la foudre. La foudre qui m'est tombée dessus, c'est un coup de foudre. J'en suis quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, urgent meeting. Urgent meeting. Urgent meeting. Saloperie, le grand amour. Love me tender, love me long. Take me to your heart, for it's there that I belong, and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Ah, my darling, I love you, and I always will. Rien n'est moins sûr, c'est dans les chansons. l'autre me plaît. Pouf, je sais pas si c'est vrai, hein. Il y a que moi qui me plaît. Enfin, l'autre qui me plaît, il est dans la banderie. Mais alors, c'est dommage, la place est prise. Oh, c'est pas vrai. Enfin. Moi, je t'aimais, hein, tu me quittes comme ça, c'est dégueulasse. Comment tu peux aimer quelqu'un d'autre? Je ne comprends pas. Allez, fous le camp! Mais fous le camp! Je regarde le mur, je te regarde pas, t'es trop moche. Allez, fous le camp! Ah, je te préviens, si tu sors, je te tue! Ah, c'est absolument ridicule, tout ça. Ridicule. Toutes ces histoires auxquelles on croit, chacun pour soi, voilà l'amour, ce manque à soi. Toutes ces histoires auxquelles on croit, ah, ah, chacun pour soi, voilà l'amour, ce manque à soi. Toutes ces histoires auxquelles on croit, chacun pour soi, voilà l'amour. Das war die unverwechselbare, die einzigartige Colette Manier mit Un Drame Musical Instantané, Bernard Vité, Trompete und Jean-Jacques Berger, Elektronik. Und das war der Soundcheck im Deutschlandfunk heute, L'Underground Musical en France, eine Tonspur durch das gleichnamige Buch von Eric Dehé und Dominique Rimaud. 325 Seiten kosten 23 Euro, erschienen ist das Buch im Verlag Edition Le Mot et le Reste, der ein wichtiges Musikbuch nach dem anderen herausgibt, über Elektronik, über Jazz, über Rockmusik, ganz gegen die Zeichen der Zeit. Ich wünschte, wir hätten so einen Verlag in Deutschland. Edition Le Mot et le Reste, BP 34 in 13244 Marseille. Mein Name ist Karl Lippegaus, kommen Sie gut durch die Nacht. Deutschlandfunk.